Straße eine große Party. Bei mir erscheint jeder Gast. Die ganze Menschheit ist eingeladen. Mal sehen, ob das passt. Ich schnippe einfach mit dem Finger und alles ist wieder sauber. Ich will, lese ich Gedanken und kann einfach so zaubern. Ich werde Bundeskanzler, gleich darauf verliere ich den Job. Denn kurz nach Amtsantritt gibt's kein Problem mehr. Alles wird top. Ich geh zur Schule, werde Lehrer, bring den Schülern mal was bei. Zum Abi brauchen sie dann nicht 13 Jahre, sondern 2. Spiegel, Spiegel.